CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 16. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Otto von Bismarck, 1815 bis 1898. Der Lotse geht von Bord, kommentiert eine Londoner Zeitung die Entlassung des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck, als dieser 1890 von der politischen Bühne abtritt und der junge Kaiser Wilhelm II. Das Ruder des Staatsschiffes selbst in die Hand nimmt. 23 Jahre lang hatte Bismarck das Deutsche Reich mit aller Strenge und Kraft regiert. Ihm ist letztlich die Einigung Deutschlands zu verdanken, und seine Spuren finden sich noch heute, zum Beispiel im deutschen Sozialsystem. Am 1. April 1815 kommt Otto Eduard Leopold als viertes Kind von Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck und seiner Frau Luise Wilhelmine in Schönhausen bei Magdeburg zur Welt. Die Kindersterblichkeit ist groß in jenen Jahren. Nur Otto, der 5 Jahre ältere Bruder Bernhard und die 12 Jahre jüngere Schwester Malvine erreichen das Erwachsenenalter. Vater Karl stammt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunderten in der Altmark ansässig ist. Die Mutter ist in einer gutbürgerlichen Gelehrtenfamilie aufgewachsen und stark von der liberalen Gesinnung ihrer Eltern geprägt. Als Otto 6 Jahre alt ist, kommt er auf eine Schule nach Berlin. Er genießt eine fundierte, aber strenge Ausbildung, die von preußischer Disziplin und Gehorsam geprägt ist. Nach seinem Schulabschluss 1832 beginnt er in Göttingen Jura zu studieren, doch schon ein Jahr später wechselt er an die Universität in Berlin, wo er 1835 sein erstes Staatsexamen absolviert. Nach einem Referendariat am Königlichen Staatsgericht in Berlin wird der junge Bismarck 1836 als Regierungsreferendar in Aachen vereidigt. Aber die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Darüber hinaus leidet er unter Heimweh. So lässt er sich schließlich wegen Unwohlseins beurlauben. Doch als sich die genehmigte Urlaubszeit dem Ende zuneigt, denkt Bismarck gar nicht daran, nach Aachen zurückzukehren. Eigenmächtig und ohne seine Arbeitgeber zu informieren, überzieht er seine Ferien, was schließlich zu seiner Entlassung führt. Aber Otto von Bismarck hat Glück. Er kann sein Referendariat in Potsdam fortsetzen, ohne dass ihm durch sein leichtsinniges Verhalten ein Nachteil entsteht. Da die trockene Aktenarbeit ihn aber nach wie vor nicht ausfüllt und er im Laufe der Zeit eine regelrechte Aversion gegen die einengende Bürokratie und den monotonen Rhythmus der Juristerei entwickelt, bricht er bereits 6 Monate später auch in Potsdam seine Ausbildung ab. Stattdessen meldet er sich als einjährig Freiwilliger zum Militärdienst. Als 1839 Bismarcks Mutter stirbt, kehrt er nach Hause zurück und übernimmt zusammen mit seinem Bruder Bernhard die Bewirtschaftung der elterlichen Güter Kniephof, Köls und Jarchelin in Pommern. Nun ist Otto von Bismarck glücklich. Er liebt es, viel Zeit in der Natur zu verbringen, mit Freunden zu feiern und auf die Jagd zu gehen. Schnell erhält er den Beinamen der Wilde. Als nach einigen Jahren der Vater stirbt, zieht Otto nach Schönhausen und übernimmt 1846 die Verwaltung des dortigen Landsitzes. Er verliebt sich in die Gutsbesitzerstochter Johanna von Puttkamer und heiratet sie 1847. Im selben Jahr startet der inzwischen 32 Jahre alte Otto von Bismarck auch seine politische Karriere. Als ein Abgeordneter erkrankt, rückt er als dessen Stellvertreter in den Vereinigten Preußischen Landtag nach. Schnell wird deutlich, dass sich Bismarck voll und ganz seiner preußisch-monarchischen Herkunft verpflichtet fühlt und liberale Tendenzen ihm zuwider sind. Diese Abneigung tut er bei jeder Gelegenheit kund. Wo es geht, verspottet und beschimpft er öffentlich seine politischen Gegner. Regelmäßig rufen seine impulsiven Reden im Landtag lautstarke Proteste hervor. Als sich im April 1848 nach diversen Unruhen im Lande der zweite Vereinigte Preußische Landtag formiert, zieht Bismarck als ordentlicher Abgeordneter dort ein. Schon 3 Jahre später, im Juli 1851, geht der ehrgeizige Politiker zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern Marie und Herbert als preußischer Gesandter an den Bundestag nach Frankfurt am Main. Hier verfolgt er das Ziel, die Gleichstellung Preußens mit der Präsidialmacht Österreich zu erreichen. Doch schon bald muss er erkennen, dass die Österreicher kein Interesse daran haben, ihre eigene Vormachtstellung zugunsten der Preußen aufzugeben und stattdessen lieber Bündnisse mit südeuropäischen Staaten schließen. Obwohl er mit seinem politischen Ziel scheitert, profitiert Bismarck von der Frankfurter Zeit. Von den österreichischen Abgeordneten lernt er die Kunst der Diplomatie. Sowohl die Redekunst, die die Schüler Metternichs perfekt beherrschen, als auch das Spinnen von Intrigen geht ihm schnell in Fleisch und Blut über. Als er 1859 als Gesandter nach St. Petersburg reist und kurze Zeit später für einige Monate in Paris weilt, wird ihm, der einst aufgrund seiner ländlichen Herkunft als Krautjunker belächelt wurde, von allen Seiten höchstes diplomatisches Geschick konstatiert. Ein Lob, das auch König Wilhelm I. zu Ohren kommt und schließlich am 8. Oktober 1862 zur Ernennung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten und Minister des Auswärtigen führt. Auch in seinem neuen Amt lässt Bismarck keine Zweifel an seiner monarchistischen Gesinnung aufkommen. Vehement setzt er sich in einer Auseinandersetzung mit liberalen Parlamentsmitgliedern, in der es um den Militärhaushalt geht, für die Rechte der Krone ein. Innenpolitisch weitet er damit den Heeres- und Verfassungskonflikt, der Preußen seit einiger Zeit zu schaffen macht, weiter aus. Besonders seine sogenannte Blut- und Eisenrede, die er am 30. September 1862 vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses hält, schürt die innenpolitischen Auseinandersetzungen. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut, heißt es darin. Was Bismarck als patriotischen Appell gemeint hatte, wird sofort als Kriegstreiberei ausgelegt und ihm von seinen Gegnern schwer angelastet. Doch außenpolitisch kann er durch kluge Schachzüge glänzen. Zunächst sorgt er dafür, dass Preußen Russland im Polenaufstand unterstützt. Danach kämpft Preußen gemeinsam mit Österreich im Deutsch-Dänischen Krieg um die Zugehörigkeit von Schleswig und Holstein zum Deutschen Bund und schließlich stellt sich Bismarck 1866 gegen Österreich, um die Auflösung des Deutschen Bundes zu erreichen, was ihm auch gelingt. Die Schlacht bei Königgrätz bringt die Entscheidung für Preußen, das von diesem Zeitpunkt an die Vorherrschaft über Norddeutschland hat. König Wilhelm ist zufrieden mit Bismarck und belohnt seinen erfolgreichen Minister mit 400.000 Talern und der Ernennung zum Kanzler des Norddeutschen Bundes im Juli 1867. Im selben Jahr kommt es zu Aufständen in Spanien, in deren Verlauf Königin Isabella II. Entthront wird. Auf der Suche nach einem Nachfolger fällt die Wahl auf den deutschen Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen. Dieser reagiert zunächst zurückhaltend, lässt sich aber schließlich von Bismarck überreden, 1870 offiziell als König von Spanien zu kandidieren. Für Kaiser Napoleon III. Von Frankreich ein Affront. Unter keinen Umständen kann er dulden, dass ein deutscher Prinz den spanischen Thron besteigt. Umgehend schickt er deshalb seinen Gesandten Graf Benedetti zum preußischen König Wilhelm, der zu dieser Zeit gerade zu einem Kuraufenthalt in Bad Ems weilt. Die Forderung Frankreichs ist eindeutig. König Wilhelm soll versichern, dass der Prinz seine Kandidatur zurückziehe und dass das Haus Hohenzollern auch zu keinem späteren Zeitpunkt Ansprüche auf den spanischen Thron geltend machen werde. Als Bismarck durch ein Telegramm, das ihm sein Mitarbeiter Heinrich Abeken zukommen lässt, über die Forderung Frankreichs in Kenntnis gesetzt wird, nutzt er die Gunst der Stunde. Schnell sorgt er dafür, dass noch am selben Tag eine Sonderausgabe der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erscheint, in der in stark gekürzter und von Bismarck redigierter Form die Emser-Depesche abgedruckt wird. Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich-französischen Regierung von der königlich-spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an seine Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegrafiere, dass seine Majestät, der König, sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Frankreich reagiert brüskiert. Wie konnte man es wagen, einen französischen Botschafter derart bloßzustellen? Unverzüglich folgt die Kriegserklärung gegen Preußen. Bismarcks Plan ist aufgegangen. Da nicht Preußen, sondern Frankreich den Krieg erklärt hat, können die süddeutschen Staaten schnell als Bündnispartner gewonnen werden. Frankreich ist isoliert. Nach Siegen bei Weißenburg, Wörth und Spichern gibt schließlich die Schlacht bei Sedan den Ausschlag für die Kapitulation der Franzosen am 2. September 1870, bei der Kaiser Napoleon III. In preußische Gefangenschaft gerät. Ungehindert rücken die deutschen Truppen nun nach Paris vor. Auf heftiges Drängen Bismarcks erklärt sich der preußische König Wilhelm I. schließlich bereit, sich zum deutschen Kaiser krönen zu lassen. Es ist der 18. Januar 1871. Der Ort, der Spiegelsaal von Versailles. Für die Franzosen eine Demütigung und für Bismarck der Beweis für die Bedeutung Preußens in Europa. Als Lohn für sein taktisches Kalkül wird Bismarck im März 1871 auf dem ersten deutschen Reichstag zum Reichskanzler ernannt und in den erblichen Fürstenstand erhoben. Außerdem erhält er den Sachsenwald als Dotation, wo später sein Landsitz Friedrichsruh entsteht. Frankreich kommt der verlorene Krieg teuer zu stehen. Im sogenannten Frankfurter Frieden werden das Elsass und Teile Lothringens dem Deutschen Reich zugesprochen. Außerdem muss eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Francs an Deutschland entrichtet werden. Von außen wird die Stärkung Preußens skeptisch beäugt. Umso wichtiger ist es für den Reichskanzler Bismarck, vorsichtig und betont friedlich aufzutreten. Sein Ziel ist es, ein umfassendes Bündnissystem zu schaffen, das die Vormachtstellung Preußens dauerhaft sichert. So wird 1873 das sogenannte Drei-Kaiser-Bündnis geschlossen, das das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland zu Partnern werden lässt. Die Einigung, die Bismarck außenpolitisch gelingt, bleibt ihm innenpolitisch versagt. Die Reichsverfassung, die er 1871 verkündet, kann lediglich als Kompromiss zwischen dem Reichstag und dem Bundesrat gesehen werden. Während der Reichstag aufgrund des allgemeinen Wahlrechts vorwiegend aus liberalen Mitgliedern besteht, setzt sich der Bundesrat aus Vertretern der 25 Einzelstaaten des Deutschen Reichs zusammen, die sich der monarchisch-föderalistischen Ordnung verpflichtet fühlen. So ist Reichskanzler Bismarck das Oberhaupt einer Regierung, die zwei politische Strömungen mit wenig gemeinsamen Zielsetzungen verfolgt. Zum Eklat kommt es, als Bismarck 1873 die politische Reglementierung des kirchlichen Lebens durchsetzt, da er befürchtet, dass sich die katholische Bevölkerung dem Papst näher fühlt als dem deutschen Kaiser und er darin eine innenpolitische Gefahr wittert, versucht er, die Rechte der Kirche zu beschneiden. Erstmals in der Geschichte kommt es zu einer deutlichen Trennung zwischen Kirche und Staat. So führt Bismarck neben der kirchlichen die standesamtliche Eheschließung und unter anderem das Aufsichtsrecht des Staates über das Schulwesen ein. Die Kirchenfürsten sind erbost über diese Maßnahmen und auch die katholische Bevölkerung will sich diesen neuen Gesetzen nur widerwillig beugen. Die Empörung gipfelt in einem Attentat, das der katholische Böttchergeselle Kullmann am 13. Juli 1874 in Kissingen auf den Reichskanzler verübt. Bismarck wird dabei nur leicht verletzt. Doch nicht nur die Katholiken fühlen ihre Rechte durch die Regierung beschnitten, auch die immer stärker werdenden Arbeiterparteien machen Bismarck das innenpolitische Leben schwer. Als Lassalle und Liebknecht den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverband und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1875 zur SAP, zur Sozialistischen Arbeiterpartei, zusammenführen, fürchtet das Bürgertum um seinen Besitz. Bismarck, dem diese politische Strömung zutiefst zuwider ist, versucht, gesetzliche Handhabe gegen die SAP zu bekommen und entwirft Horrorszenarien, die von dieser Partei ausgehen könnten. Nachdem ein Attentat auf Wilhelm I. verübt wird, gelingt es Bismarck schließlich, ein Gesetz wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das sogenannte Sozialistengesetz, im Reichstag durchzubringen. Obwohl von nun an sozialdemokratische Vereine verboten sind und entsprechende Schriften beschlagnahmt werden können, gelingt es nicht, die SAP und die inzwischen gegründeten Gewerkschaften zu zerschlagen. Um die Arbeiterschaft trotzdem von diesen Vereinigungen abzuziehen und für sich zu gewinnen, betreibt Bismarck eine arbeiterfreundliche Sozialpolitik. 1883 wird das erste deutsche Krankenversicherungsgesetz verabschiedet, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung. Doch in dieser Zeit der Unruhe ereignet sich noch etwas anderes. 1888 erleben die Deutschen das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr. Nach dem Tod Wilhelms I. besteigt sein Sohn als Friedrich III. Den Thron. Aber schon kurze Zeit später stirbt auch er. Nun ist im selben Jahr der dritte Regent an der Macht. Der Enkel Wilhelms I. übernimmt als Wilhelm II. Das Zepter. Zunächst hat Bismarck an dem jungen Regenten wenig auszusetzen. Er ist sich sicher, dass Wilhelm II. Wie sein Großvater an ihm als Reichskanzler und treuem Berater festhalten würde. Doch der junge Wilhelm will eigene Entscheidungen treffen und sich nicht von Bismarck vorschreiben lassen, was richtig und falsch ist. Am 18. März 1890 entlässt Wilhelm II. Otto von Bismarck nach 23 Jahren als Reichskanzler. Dieser ist am Boden zerstört. Denn das Entlassungsgesuch, das er selbst eingereicht hatte, war als Drohgebärde gegen den jungen Regenten gemeint. Ein Machtmittel, wie er es auch bei dessen Großvater Wilhelm I. regelmäßig eingesetzt hatte, wenn dieser nicht seiner Meinung war. Dass der junge Kaiser ernst machen und ihn wirklich entlassen würde, damit hatte Bismarck nicht gerechnet. Auch die offizielle Versöhnung 1894 kann die Kluft, die ab diesem Zeitpunkt zwischen Bismarck und Wilhelm II. Besteht, nicht mehr schließen. Zurückgezogen auf seinem Landsitz Friedrichsruh verbringt Otto von Bismarck seinen Lebensabend bis zu seinem Tod am 30. Juli 1898. Gequält von der innenpolitischen Niederlage, den Aufschwung der sozialistischen Bewegung, trotz aller Anstrengung, nicht verhindert zu haben. Denn bei Bismarcks Entlassung ist die SAP nicht nur in der Regierung vertreten, sie ist nach der Wahl im Februar 1890 sogar die stärkste Partei. Doch trotz seiner eigenen negativen Einschätzung der Lage überlebt sein Reich den Ersten Weltkrieg und zerbricht erst am Größenwahn der Nationalsozialisten. Seine sozialpolitischen Reformen hingegen haben bis heute Fortbestand und waren der Grundstein für den Sozialstaat Deutschland. Karl Marx, 1818 bis 1883. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann,

Durch die Geburt der Tochter rückt der Herzog von Kent in der englischen Thronfolge an die vierte Stelle. Denn alle Söhne des regierenden Königs George III. Sind offiziell kinderlos und können somit den Fortbestand der Monarchie nicht sichern. Das Mädchen trägt den Titel Ihre königliche Hoheit Victoria, Prinzessin von Kent. Ihre Familie jedoch nennt sie schlicht und einfach Drina. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr lernt sie nur Deutsch. Erst danach wird sie von Hauslehrern in der englischen Sprache unterrichtet. Prinzessin Victoria rückt sehr schnell in der Thronfolge nach vorne. Wenige Monate nach ihrer Geburt stirbt ihr Vater an einer Lungenentzündung. Kurz danach auch ihr Großvater, König George III., blind und vom Wahnsinn umnachtet. Ihr Onkel, der Prinz von Wales, rückt als George IV. Auf den Thron nach. Als das Mädchen 11 Jahre alt ist, stirbt auch er. Sein einzig verbliebener Bruder wird zu König William IV. Gekrönt. Er hat keine ehelichen Nachfolger. Seine 11 Kinder stammen aus einer unehelichen Verbindung mit einer Schauspielerin und kommen deshalb nicht für den Thron in Frage. Plötzlich ist Prinzessin Victoria die erste Kandidatin für die Krone von England. Und sie ist beliebt. Ein Zeitgenosse schreibt, ein freundlicheres, kleines Wesen hat man nie gesehen, wenn sie unbefangen ist, und das will sie offensichtlich nach Kräften sein. Sie macht wirklich ernst mit dem Lachen und reißt dabei den Mund auf, so weit es nur geht. Gleichzeitig versucht Victoria, sich von vielen Traditionen des Hoflebens zu lösen. Sie hat ihren eigenen Kopf und versucht, ihre Ideen durchzusetzen, auch wenn sie sich damit bei ihren Lehrern und bei den Höflingen nicht nur Freunde macht. Doch sie ist überzeugt, dass sie eines Tages Königin sein wird, und spätestens dann muss sie auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. 7 Jahre später ist es soweit. William IV. Stirbt im Sommer 1837 mit 71 Jahren. Victoria ist gerade 18 Jahre alt geworden und kann deshalb nahezu nahtlos nachrücken. Der Krönungstag ist eine Mischung aus würdevoller Zeremonie und Volksfest. Die Feierlichkeiten in der Westminster Abbey dauern 5 Stunden. Ein Lord und 8 junge Mädchen tragen die schier endlose Schleppe der jungen Königin, die alle 21 Punkte des Krönungsrituals ohne große Fehler absolviert, beobachtet von Vertretern aller Höfe Europas. Selbst als ihr die schwere goldene Krone Kopfschmerzen verursacht, hält sie eisern durch. Als sie die Kirche verlässt und in einem langen Festzug in den Palast gefahren wird, feiert eine riesige Menschenmenge die junge Monarchin. Später schreibt Victoria in ihr Tagebuch, die Begeisterung, Zuneigung und Loyalität waren wirklich anrührend. Und ich werde an diesen Tag immer als den stolzesten Tag meines ganzen Lebens zurückdenken. Die Krönung ist der Auftakt zu einer Festwoche, wie sie England noch nie erlebt hat. Im Hyde Park sind hunderte Zelte aufgeschlagen, tausende Händler, Gaukler, Artisten und Musiker unterhalten das Publikum. Jeden Tag ziehen die Regimenter der britischen Armee in feierlichen Paraden durch die Stadt. Die junge Königin ist beim Volk beliebt. Sie gilt als energisch, humorvoll und lebenslustig. Außerdem unter ihren Zeitgenossen als sehr hübsch. Auch die Lords des Oberhauses zieht sie in ihren Bann. Sie ist stets ganz die Königin, schreibt ein Herzog, und immer die bezauberndste, freundlichste, gefälligste, natürlichste Königin der Welt. Nur einen Punkt beobachten viele Höflinge mit Argwohn. Die Monarchin ist nicht verheiratet, und das, obwohl sie sich allmählich dem 20. Geburtstag nähert. Spötter munkeln schon, dass sie wohl als alte Jungfer regieren wird. Doch sie täuschen sich. Sehr bald heiratet sie ihren Cousin Albert, einen deutschen Prinzen. Es soll eine der glücklichsten Ehen werden, die das englische Königreich bis dahin gesehen hatte. Schon bald nach der Hochzeit ist die junge Königin schwanger. Insgesamt 9 Kinder entstammen der Ehe von Victoria und Albert. Die Zeitungen der Zeit überschlagen sich, wenn sie das Glück des Paares auf dem Thron von England beschreiben. Für Victoria ist Albert ein Traummann. Zeitgenossen berichten, sie sei wie ein junges Mädchen in ihn verliebt. Außerdem übernimmt er immer stärker die Rolle des Regenten, führt in schwierigen Fällen die Korrespondenz mit anderen Königshäusern und die oft langwierigen Verhandlungen mit dem Oberhaus und der eigentlichen Regierung. Das ist ohnehin eine Aufgabe, mit der sich die junge Victoria nicht anfreunden kann. »Ich liebe Ruhe und Frieden. Ich hasse Politik und Getümmel. Wir Frauen sind nicht fürs Regieren geschaffen. Und wenn wir gute Frauen sind, dann können wir diese männlichen Beschäftigungen nicht lieben«, sagt sie einmal über ihr Amt. Die Königin ist zunächst mit der Erziehung der Kinder beschäftigt und verwendet darauf fast alle Energie. Das bringt ihr auch die Sympathie der Bevölkerung und der Zeitungen ein, denn England hungert nach einem moralischen Vorbild. Das Land steckt mitten in einem rasanten Wandel. Die industrielle Revolution lässt in den Städten Fabriken wie Pilze aus dem Boden schießen. Millionen von Menschen ziehen vom Land in die Städte. In London entstehen fast über Nacht ganze Stadtteile, in denen die Arbeiter mit ihren Familien leben. Allerdings haben sie keine soziale Absicherung. Es gibt keine Rentenkasse, keine Arbeitslosenhilfe. Wer seine Anstellung verliert oder bei einem Unfall verletzt wird, ist auf sich selbst gestellt. Viele der Arbeitersiedlungen gleichen bald Elendsvierteln, in denen Verbrechen, Alkoholismus und Prostitution blühen. Die königliche Familie bemüht sich, hier ein Vorbild an Moral, Würde und Anstand zu sein und Trost und Optimismus zu verbreiten. Diese Politik der leisen Töne hat Erfolg. Anders als in anderen europäischen Ländern kommt es nicht zu gewalttätigen Revolten in der Bevölkerung. Das Land schafft den friedlichen Wandel vom Agrar- zum Industriestaat. Experten schreiben diesen Erfolg vor allem dem leisen Vorbild Victorias zu. Die Königin ermuntert die Bevölkerung, sich nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen und in harten Zeiten Halt und Trost nicht im Laster zu suchen, sondern in der Familie, im Gebet und in harter Arbeit. Trotz der sozialen Härten gibt es auch sehr viel Optimismus. Schließlich ist es eine Epoche des Wandels. Für Aufbruchstimmung sorgen die neuesten technischen Errungenschaften der Zeit, die von Victoria begeistert benutzt und propagiert werden, wie etwa die Eisenbahn. Um die neuen Möglichkeiten zu präsentieren und die Macht Englands und den Fortschritt zu demonstrieren, veranstaltet die Regierung 1851 die erste Weltausstellung in London. Die Königin selbst eröffnet die Schau am 1. Mai. Fabrikanten aus aller Welt zeigen dort ihre neuesten Maschinen. Die Menschen staunen angesichts riesiger Fabrikanlagen, glänzender Eisenbahnen und neuester Waffen. Höhepunkt der Schau aber ist die Architektur. Albert persönlich überwacht den Bau des riesigen Ausstellungsgeländes an der Themse. In der Mitte der Ausstellung thront ein überdimensionales Gebäude aus Glas, der sogenannte Kristallpalast. Die königliche Familie sucht unterdessen nach einem Wohnsitz auf dem Land. Victoria entscheidet sich für Schottland. Sie will so ein Zeichen für die Einheit Großbritanniens setzen und die störrischen Schotten enger an das Königshaus binden. Bei früheren Reisen hat sich die Königin in die Highlands verliebt. Wenn sie über Schottland spricht, gerät sie regelmäßig ins Schwärmen. Das liebe Hochland, ich liebe es wirklich. Ich fürchte sogar mehr als das unpoetische, nüchterne England. Prinzgemahl Albert fällt die Aufgabe des Bauherrn zu. In Balmoral im schottischen Hochland lässt er ein königliches Jagdschloss errichten mit 70 Zimmern und 14 modernen Toiletten mit Wasserspülung. Die Zimmer werden gemütlich eingerichtet, um der schnell wachsenden Familie eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung zu geben. Victoria ist begeistert. Mit ihren Kindern erkundet sie die Umgebung, unternimmt lange Wanderungen und Reitausflüge. Dabei legt sie keinen großen Wert auf Luxus, ganz im Gegenteil. Immer wieder kehrt die Familie von den Wanderungen mit schmutzigen, von Dornen zerrissenen Kleidern zurück. Der britische Hochadel rümpft darüber die Nase, aber das gemeine Volk liebt die königliche Familie für diese Naturverbundenheit. Doch das Glück währt nicht lange. England will eine größere Rolle in der Weltpolitik spielen und tritt auf der Seite der Türkei in den Krimkrieg gegen Russland ein. Die Zeitungen und die Bevölkerung sind sich einig. Es ist die patriotische Pflicht der freiheitsliebenden Engländer, gegen den Zaren von Russland zu kämpfen. Auch die Königin schließt sich der Kriegsstimmung an. Wie bereue ich es, dass ich kein Mann bin und im Krieg kämpfen darf. Es gibt für einen Mann keinen schöneren Tod, als auf dem Schlachtfeld zu fallen. Die meisten ihrer Soldaten sehen das anders. Vor allem, als die Kämpfe immer blutiger werden. Die Verluste der Truppen sind verheerend. Die Zustände in den Heerlagern und vor allem in den Lazaretten spotten jeder Beschreibung. Die Versorgung der Verwundeten bei allen Kriegsparteien ist so schlecht, dass der öffentliche Aufschrei darüber schließlich dazu führt, dass sich künftig eine neutrale Organisation um Kriegsopfer kümmert. Der Krimkrieg wird zur Geburtsstunde des Roten Kreuzes. Auch in anderen Gegenden der Welt kämpfen englische Soldaten. In Indien kommt es zu einem landesweiten Aufstand gegen die East India Company. Diese private Handelsorganisation regiert das riesige Land mit dem Segen der Krone und mit eiserner Hand. Als die Situation außer Kontrolle gerät, schickt die Königin neue Soldaten, die den Aufstand blutig niederschlagen. Victoria glaubt fortan nicht mehr an die East India Company. Das Land wird direkt dem Königshaus unterstellt. Victoria erhält den Titel Kaiserin von Indien und versucht vor allem die indische Oberschicht kulturell enger an England zu binden. Britische Sportarten wie Cricket werden am Ganges populär. Britische Ingenieure bauen Telegrafenlinien und Eisenbahnstrecken, die teilweise noch 100 Jahre später in Betrieb sind. Innenpolitisch kämpft die Königin ebenfalls um ihre Position und um echte politische Macht. Ihr ist es nicht genug, als Mutter der Nation zu fungieren, während die echte Regierungsgewalt beim Premierminister liegt. Über Jahre und Jahrzehnte schlägt sie sich mit diesem Problem herum. Doch meistens kann sie sich mit ihren Vorstellungen durchsetzen. Zumindest im Geheimen vertrauen die meisten Ministerpräsidenten auf ihren Rat und ihr Urteil. Auch wenn einige dies in der Öffentlichkeit nie zugeben würden. Schließlich sind sie offiziell dem Parlament und damit dem Volk verpflichtet, nicht aber der königlichen Familie. Doch Victoria ist eine geschickte Diplomatin, die auch gute Kontakte zu anderen europäischen Regierungen hat. Und nicht zuletzt ist sie die Kaiserin von Indien, der mit Abstand größten, reichsten und wichtigsten Kolonie Britanniens. Nie wieder wird ein britischer Monarch so viel politische Macht besitzen wie Victoria. In der königlichen Familie kommt es zu dieser Zeit zu schweren Schicksalsschlägen. Der schlimmste trifft die Königin mitten ins Herz. Im Dezember 1861 stirbt ihr geliebter Mann Albert. In der Blüte ihrer Jahre wird die Königin zur Witwe. Sie trauert bis ans Ende ihres Lebens. Nie werde ich vergessen, wie schön mein Liebling aussah, als er da lag und die aufgehende Sonne sein Gesicht beleuchtete. Seine ungewöhnlich glänzenden Augen sahen unsichtbare Dinge und bemerkten mich nicht mehr. Jetzt ist niemand mehr da, der mich Victoria nennt. Von nun an trägt sie schwarz. Fast alle Fotos und Gemälde zeigen sie als Frau in Trauerkleidung mit melancholischem oder würdevoll ernstem Gesichtsausdruck. Die einst so lebenslustige Frau zieht sich immer mehr zurück und tritt jahrelang kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Der einzige Mann, der ihr künftig nahesteht, ist ihr persönlicher Diener John Brown. Der einst ländliche Schotte hat sich inzwischen zu einem belesenen Gentleman mit besten Manieren gemausert, der die Königin auf Schritt und Tritt begleitet. Bei einem Anschlag auf die Monarchin wird er sogar zum Leibwächter und streckt den Attentäter mit einem Faustschlag nieder, bevor er ihm die Pistole abnimmt. Bald wollen die Gerüchte nicht mehr verstummen, nach denen Brown für Victoria mehr ist als ein Diener. Böse Zungen dichten den beiden über Jahre eine Affäre und sogar eine heimliche Hochzeit an, die allerdings nie bewiesen wird. Spötter geben der Königin den Spitznamen Mrs. Brown. Victoria schweigt nicht zu den Gerüchten, sondern geht in die Offensive. Als ihr Ratgeber empfehlen, Brown zu entlassen, ist sie entrüstet. Anstatt sich von Brown zu trennen, gibt sie ihm eine Gehaltserhöhung und behält ihn in ihren Diensten. Bald verstummen die Gerüchte, denn demonstrativ hält Victoria ihren verstorbenen Albert in Ehren. Sie geht so weit, in seinem Zimmer in Schloss Windsor jeden Tag einen frischen Anzug auf seinem Bett auslegen zu lassen. Gerade so, als käme er jeden Moment ins Zimmer, um sich anzukleiden. Nach und nach verheiratet Victoria ihre Kinder und auch die ersten Enkel an die wichtigsten Höfe Europas und vermehrt damit ihren Einfluss in der Politik des Kontinents. Bald schreiben die Zeitungen von der Mutter Europas. 1887, am 50. Jahrestag ihrer Krönung, nehmen 50 Könige und Prinzen aus aller Welt am Festbankett teil. Wenige Jahre später ist sie die am längsten regierende Königin, die England je haben sollte. Gleichzeitig hält ihre Beliebtheit in der Bevölkerung an. Als sie ein Buch mit Gedanken über ihre Zeit in den schottischen Highlands veröffentlicht, warnen Kritiker, eine Königin dürfe ihre privaten Empfindungen nicht preisgeben, es bestehe die Gefahr, dass sie sich lächerlich mache. Die Schilderungen ihrer Gedanken über die Natur, die Schönheit des Landes und seiner Menschen seien schlicht und naiv. Das Publikum sieht es anders. Das Buch wird innerhalb weniger Tage ein Bestseller, dem weitere folgen sollen. Mit solchen Aktionen schafft es Victoria, trotz ihres zurückgezogenen Lebens, die Herzen der englischen Bevölkerung für sich schlagen zu lassen. Trotz aller Mütterlichkeit, wenn es um die Macht und den Einfluss des britischen Kolonialreiches geht, wenn die Sicherheit des Empire auf der Kippe steht, ist die alte Dame auf dem Thron immer noch eine glühende Patriotin, die jeden Einsatz des Militärs ohne jedes Zögern zu 100% unterstützt. Für besondere Heldentaten ihrer Soldaten stiftet sie einen Orden, das Victoria-Kreuz, das künftig nur in Ausnahmefällen als höchster und wertvollster Militärorden Großbritanniens verliehen wird. Als es in Südafrika zu einer Konfrontation zwischen England und den holländischen Buren kommt, steht sie noch einmal voller Patriotismus hinter dem Militär. Ihre Unterstützung wankt auch dann nicht, als die Soldaten die Frauen und Kinder der Buren unter unmenschlichen Bedingungen zusammentreiben und in Lager sperren. Dort sterben Tausende an Hunger, Durst und Krankheiten. Dies sei nun einmal der Preis des Krieges, gibt sie zu Protokoll. Victoria ist eine alte Frau. Von der einstigen Schönheit, dem Humor und der Energie ihrer Jugend ist wenig geblieben. Doch das stört die wenigsten Engländer. Die meisten von ihnen haben nie einen anderen Monarchen erlebt. Sie wurden zu Zeiten von Königin Victoria geboren und erleben sie als eine Art unsterbliches Symbol ihres Landes. Als sie im Jahr 1901 im Alter von 81 Jahren stirbt, nach mehr als 63 Jahren auf dem Thron, können sich viele Briten gar nicht vorstellen, wie das riesige Reich ohne seine Übermutter weiter bestehen soll. Doch Victoria hat in ihrer langen Regentschaft vieles geschaffen, was ihren Tod lange überdauern sollte. Mit ihrer Person und ihrer Politik hat sie die Kolonien kulturell eng an das britische Mutterland gebunden. Sie hat das funktionierende Gleichgewicht zwischen Krone, Parlament und Regierung geprägt. Und sie steht für den weitgehend friedlichen Übergang Großbritanniens zu einer neuzeitlichen industrialisierten Gesellschaft. Und nicht zuletzt ist sie ein moralisches Vorbild für ihre Untertanen, das am Ende für ein ganzes Zeitalter steht. Mark Twain, 1835 bis 1910. Musik. Majestätisch zieht sich das in der untergehenden Sonne schimmernde Band des Mississippi am Städtchen Hannibal vorbei in Richtung Süden. In die vom Gesang der Zikaden erfüllte Abendidylle mischt sich nur hin und wieder das rhythmische Stampfen eines Schaufelraddampfers. Ihr geringer Tiefgang macht diese Schiffe ideal für den Einsatz auf dem Mississippi. Denn der mächtige Strom ist für die Schifffahrt ein gefährliches Terrain. Überall lauern Untiefen, Sandbänke durchziehen den Fluss, die Wanderdünen gleich immer wieder ihre Lage verändern. Die Schiffsführer brauchen viel Erfahrung, um Passagiere und Ladung unversehrt ans Ziel zu bringen. Immer wieder misst der Lotse den Wasserstand. Reicht der Tiefgang gerade noch so für die Weiterfahrt aus, ertönt sein Warnruf an den Steuermann, Mark Twain. Die Ära der Schaufelraddampfer ist lange vorbei. Der Warnruf der Mississippi-Lotsen für 2 Faden Wassertiefe hingegen hat die Zeit überdauert. Ist doch Mark Twain der selbstgewählte Name eines der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Mark Twain hat nicht nur seine Kindheit am Mississippi und später einige Zeit als Lotse auf einem Schaufelraddampfer verbracht. Vor allem hat er in seinen Büchern, etwa über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, dem Fluss und seinen Menschen ein literarisches Denkmal gesetzt. Am 30. November des Jahres 1835 kommt Mark Twain als Samuel Langhorne Clemens in Florida, einem entlegenen Weiler im amerikanischen Bundesstaat Missouri, zur Welt. Er ist das 6. Kind von John Marshall und Jane Lampton Clemens. Seine Eltern entstammen beide Farmerfamilien aus Virginia, die auch Sklaven besaßen. Über Kentucky und Tennessee waren sie schließlich nach Missouri gelangt, stets geleitet von der unerschütterlichen Hoffnung, durch geschickte Landspekulationen zu Reichtum zu gelangen. Doch die Clemens haben kein glückliches Händchen und lassen sich schließlich in Hannibal, einem Städtchen am Westufer des Mississippi, nieder. Samuel, der spätere Mark Twain, ist da 4 Jahre alt. Die Gegend um Hannibal erweist sich als idealer Ort für eine unbeschwerte Kindheit. Der Mississippi mit seinen kleinen Inseln und bewaldeten Ufern ist ein einziger großer Abenteuerspielplatz. Fasziniert sieht der kleine Samuel Dampfschiffe, Lastkähne und Holzflöße vorbeiziehen. Auch allerlei menschliches Treibgut strandet in Hannibal, seien es professionelle Glücksspieler, gewiefte Bauernfänger oder skrupellose Sklavenjäger. Ein Lausbub sei er gewesen, immer zu Scherzen und Streichen aufgelegt, erinnert sich Mark Twain später. Und so manches Kindheitserlebnis dürfte sich tatsächlich auch in den Abenteuergeschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn wiederfinden. Samuel ist 11, als sein Vater stirbt und er fortan etwas zum Familieneinkommen beitragen muss. Und so verdingt er sich zunächst in den Ferien als Laufbursche oder Ladengehilfe. Mit 13 schließlich geht er ganz von der Schule ab und beginnt in Hannibal eine Lehre als Drucker und Schriftsetzer. Später arbeitet er bei der Lokalzeitung, die sein 10 Jahre älterer Bruder Orion gegründet hat. Mit 18 Jahren beschließt Samuel schließlich, die kleine, heile Welt seiner Jugend hinter sich zu lassen und seinen Lebensunterhalt als wandernder Drucker zu verdienen. Sein Weg führt ihn über St. Louis zu Zeitungsdruckereien in New York und Philadelphia, bevor er wieder bei seinem Bruder anheuert. Bald ist Samuel es müde, immer nur anderer Leute Texte in Bleilettern zu setzen und unternimmt erste Versuche, selbst kurze, humorige Geschichten zu verfassen. Natürlich sind die Texte des jungen Druckers, der nur ein paar Jahre Volksschule besucht hat, noch sehr linkisch und laienhaft verfasst. Dass in ihm ungeahnte Talente schlummern, lässt sich aber schon erahnen. Kommt doch eine seiner Geschichten immerhin in einem Bostoner Satireblatt zum Abdruck. Als Samuel wieder auf die Walz geht, hat er seinen ersten Auftrag als Reporter in der Tasche. Für das Blatt seines Bruders soll er eine Serie humorvoller Briefe über seine Reise verfassen. Nach 5 Texten verliert Samuel plötzlich die Lust daran, tut sich ihm doch unerwartet die Chance auf, seinen Kindheitstraum zu verwirklichen. Er wird Lotse auf einem Mississippi-Dampfer. Samuel ist ein junger Mann von 22 Jahren, als er den Dampfschiff-Lotsen Horace Bixby kennenlernt und ihn überredet, ihn als Lehrling auf seinem Schiff mitzunehmen. 2 Jahre lang weist ihn Bixby in die Geheimnisse ein, wie die zahllosen Schleifen des so unberechenbaren Mississippi sicher zu durchfahren sind. Dann übernimmt Samuel selbst Verantwortung als Lotse. 4 Jahre wird er insgesamt den Mississippi befahren und sich später an diese Zeit als die sorgenfreieste seines Lebens erinnern. Mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 erfährt sein Lotsendasein ein abruptes Ende. Der Handel auf dem Mississippi kommt zum Erliegen, die Schiffe bleiben verteut an den Anlegestellen. Doch dauert für Samuel der Bürgerkrieg nur ganze 2 Wochen. So lange durchstreift er nämlich mit einer selbsternannten Südstaaten-Miliz die Gegend um seine Heimatstadt Hannibal. Als es ernst zu werden droht mit den Kämpfen, löst sich der zusammengewürfelte Haufen ganz schnell wieder auf. Samuel macht sich im Schlepptau seines Bruders Orion auf nach Nevada. Dort bleiben seine Versuche als Goldschürfer erfolglos. Doch kommt er seiner wahren Bestimmung näher, als er im August 1862 bei der Zeitung in Virginia City seine erste feste Stelle als Reporter antritt. Dort treibt Samuel einigen journalistischen Schabernack. Einmal berichtet er beispielsweise so überzeugend über einen versteinerten Mann, dass andere Zeitungen den Text als wahre Meldung nachdrucken. Mit solchen todernst verfassten, gleichzeitig aber höchst amüsanten Geschichten liegt Samuel ganz im Trend seiner Zeit. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts erfreut sich in Amerika ein hintergründiger, mit kräftigem Lokalkolorit aufgeladener Humor großer Beliebtheit. Im Westen der Vereinigten Staaten ist die sogenannte Tall Tale verbreitet. In ihr erzählt ein Mann des amerikanischen Westens mit ernster Miene eine haarsträubende Geschichte im lokalen Duktus und lässt den Zuhörer, meist ein unerfahrener Neuankömmling von der Ostküste, orientierungslos im Niemandsland zwischen Fiktion und Wirklichkeit zurück. Die Erzählform der Tall Tale wird für den späteren Schriftsteller Mark Twain in vielerlei Hinsicht bedeutsam. So lebt sie vom Zusammenprall 2 Kulturen, ein Thema, das sich in vielen späteren Werken finden wird. Und im Mittelpunkt steht die Kunst der Pointe, die bei Mark Twain stets Vorrang haben wird vor Fragen der literarischen Form und Struktur. Im Western Kaff Virginia City ist es auch, dass Samuel Langhorne Clemens erstmals eine seiner satirischen Reportagen mit dem Pseudonym Mark Twain unterzeichnet. Und schon wenig später wird dieser Name Mark Twain in ganz Amerika ein Begriff sein. Denn 1865 drucken Zeitungen überall im Land seine Kurzgeschichte »Der berühmte Springfrosch« von Calaveras County ab. Die Handlung ist schnell erzählt. Auf Bitten eines Freundes erkundigt sich der Erzähler nach einem Priester namens Leonidas Smiley und erhält dafür lang und breit die Geschichte von dem Taugenichts Jim Smiley und seinem Springfrosch aufgetischt. Höhepunkt der Anekdote ist, dass der Frosch heimlich mit Schrotkügelchen gefüttert wird, damit er bei einem Froschwettspringen verliert. Am Ende fragt sich der Erzähler, ob es einen Priester namens Smiley überhaupt gibt oder ob sein Freund ihn einfach nur reinlegen wollte. In Umgangssprache verfasst, dem Gedankengang des Erzählers folgend, ermüdende Ausführlichkeit nicht scheuend und voller Ernst erzählt, finden sich in der Geschichte vom Springfrosch bereits alle Zutaten, die vielen Werken Mark Twains die Würze verleihen. Der unerwartete Erfolg öffnet dem Redakteur Twain neue Möglichkeiten. Für kalifornische Zeitungen reist er nach Hawaii, Mittelamerika und schließlich Europa. Er schickt regelmäßig Reiseberichte zurück, die Fakten und Informationen gekonnt mit jenem trockenen Humor verbinden, den die Leser von ihm erwarten. Dabei entdeckt er eine Technik für sich, auf die er als Schriftsteller immer wieder zurückgreifen wird, den gegensätzlichen Blick auf fremde Kulturen, vom Bildungsbürger auf der einen und dem einfachen Mann auf der anderen Seite. Hochtrabende Elogen über die Schönheit der Natur und Größe der Kultur werden konterkariert von einer flapsigen, vulgären Beschreibung der Realität, wie sie nur ein unverbildeter, gnadenlos ehrlicher Mensch äußern kann. So knöpft er sich beispielsweise die Franzosen mit den Worten vor: Der Durchschnittsamerikaner kennt vielleicht seinen Großvater nicht, aber er ist damit immerhin dem Durchschnittsfranzosen einen Schritt voraus, der in der Regel ernste Zweifel hat, wer sein Vater ist. Die Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts entstandenen satirischen Reiseberichte fasst Twain dann in dem Band Innocents Abroad, zu Deutsch Die Arglosen im Ausland, zusammen und landet im Jahr 1870 mit seinem ersten Buch gleich einen Bestseller. Im gleichen Jahr, Twain ist 34, heiratet er Olivia Langdon, die Tochter eines New Yorker Industriellen, und lässt sich mit ihr in Connecticut nieder. Mit einem Mal ist er selbst Teil jener Ostküsten-Elite geworden, die in seinen humoristischen Werken stets ihr Fett wegbekommt. Doch auch wenn die Distanz zwischen Twains Südstaatenherkunft und Persönlichkeit einerseits und der Noblesse und Schicklichkeit Neuenglands andererseits gewaltig scheint, er gewöhnt sich schnell an das mondäne Leben in Connecticut und ergötzt sich an seinem Status als berühmter Schriftsteller. Zeitlebens wird er es verstehen, sich geschickt in Szene zu setzen. Noch im hohen Alter schlendert er, den allein schon sein üppiger Schnauzbart unverwechselbar macht, im weißen Anzug, einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf, den Spazierstock in der Hand, die New Yorker Prachtmeile Fifth Avenue hinab, nur um die ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit zu genießen. Fast 20 Jahre wird er mit seiner wachsenden Familie, Olivia schenkt ihm insgesamt 4 Kinder, in Connecticut verbringen, lediglich unterbrochen von gelegentlichen Vortragsreisen. Es sind seine produktivsten Jahre, in denen er auch 2 seiner berühmtesten Romane verfasst. Die Abenteuer des Tom Sawyer erscheinen 1876 und sind mit ihrer nostalgischen Beschreibung einer unbeschwerten Kindheit am Mississippi eher der Jugendliteratur zuzuordnen. Im Jahr 1884 veröffentlicht Mark Twain dann die Abenteuer des Huckleberry Finn. Das Buch gilt als sein bestes und als eines der bedeutendsten Werke der amerikanischen Literatur überhaupt. Ernest Hemingway, seines Zeichens der Inbegriff des amerikanischen Schriftstellers, sagt über das Werk: Die gesamte amerikanische Literatur stammt von einem Buch von Mark Twain ab, namentlich Huckleberry Finn. Vorher gab es nichts, seitdem gab es nichts, was dem gleichkommt. Huckleberry erzählt dem Leser seine Geschichte in einer unbekümmerten Umgangssprache, reich an detaillierten Schilderungen der Landschaft und der Menschen, manchmal offen komisch, dann wieder subtil ironisch. Huck ist der Sohn des größten Säufers im Dorf, ungebildet, abergläubisch und mitunter leichtgläubig. Gleichzeitig zeichnet er sich aber durch Bauernschleue, eine geradezu ansteckende Fröhlichkeit und gelebte Toleranz aus. Als Huck vor seinem Vater wegläuft, trifft er auf Jim, einen Sklaven, auf der Flucht. Gemeinsam fahren sie mit einem Floß den Mississippi hinunter und machen dabei die Bekanntschaft von allen möglichen und unmöglichen Charakteren. Doch in dem spannenden, humorvollen Roman steckt weit mehr als eine Abenteuergeschichte. Die Grausamkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen, wie sie Huck und Jim immer wieder sehen und gar am eigenen Leibe erfahren müssen, ist ein durchgängiges Thema. Wahre, instinktive Menschlichkeit zeigt allein der jenseits aller Bildungsideale groß gewordene Huckleberry Finn. Anfang der 90er Jahre droht das Ende der großbürgerlichen Familienidylle. Eine glücklose Verlagsbeteiligung und Investitionen in eine neuartige, aber am Ende wertlose Setzmaschine führen zum finanziellen Ruin Mark Twains. Statt mit seinen nunmehr 60 Jahren einen unbeschwerten Lebensabend zu genießen, sieht er sich einem Schuldenberg von $190.000 gegenüber und fasst den festen Entschluss: Bis auf den letzten Penny will ich alles zurückzahlen. Und so bricht Twain, als Schriftsteller längst zu Weltruhm gelangt, in Begleitung seiner Frau zu ausgedehnten, fürstlich entlohnten Vortragsreisen auf. Insgesamt 5 Jahre ist er fast ununterbrochen unterwegs. die meiste Zeit davon in Europa. Er ist ein begnadeter Redner und Vorleser, der es versteht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Manchmal bringt vordergründiger Klamauk die Menschen zum Lachen, meist aber seine mit todernster Miene vorgetragene Ironie. Auch die deutsche Sprache bekommt seinen Spott ab. Zweimal verbringt Twain einige Monate in Deutschland und versucht bei der Gelegenheit, sich die aus seiner Sicht viel zu komplizierte Sprache beizubringen. Dabei ginge doch alles so viel einfacher, wie er in einer auf Deutsch gehaltenen Rede im Wiener Presseclub ausführt. Meine Herren, ich flehe Sie an, von mir sich beraten zu lassen. Dann werden Sie eine prachtvolle Sprache besitzen und nachher wenigstens selber verstehen, was Sie gesagt haben. Ich würde die üppige, weit schweifende Konstruktion zusammenrücken, die ewige Parenthese unterdrücken, abschaffen, vernichten, die Einführung von mehr als 13 Subjekten in einem Satz verbieten, das Zeitwort so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann. Nach all diesen Reformen wird die deutsche Sprache die edelste und schönste auf der Welt sein. Sprach's und nimmt die dankbaren Ovationen des Publikums entgegen, über das er sich gerade lustig gemacht hat. Seine Schulden kann er zwar dank seiner erfolgreichen Vortragsreisen in der Tat begleichen, doch private Schicksalsschläge setzen ihm schwer zu. Seine Lieblingstochter Susie stirbt an Hirnhautentzündung, während er auf Europareise ist. Und auch der Gesundheitszustand seiner Frau Olivia verschlechtert sich zusehends. Daran können auch ausgiebige Kuraufenthalte in den bekanntesten europäischen Heilbädern nichts ändern. 1904 stirbt Olivia. Mark Twain wird sie um 6 Jahre überleben. Aus seinen späten Werken spricht ein tiefsitzender Kulturpessimismus, eine Verzweiflung über die Habsucht und Rücksichtslosigkeit der Menschen. »Ich habe bestimmt keine Rassen-, Standes- oder religiöse Vorurteile«, schreibt er. »Es genügt für mich zu wissen, jemand ist ein Mensch. Schlimmer kann er nicht sein.« Seine letzten Jahre verbringt Twain in New York und Connecticut. Er wird mit Ehrungen überhäuft und ist mit den Industriemagnaten jener Zeit befreundet. Bis zuletzt prangert er Missstände an, die ihm nicht aus dem Kopf gehen, wie zum Beispiel das Verhalten der europäischen Kolonialherren in Afrika. Mark Twain arbeitet gerade an seiner Autobiografie, als er schließlich am 21. April 1910 im Alter von 74 Jahren stirbt. Ohne jede literarische Vorbildung, zunächst weit weg von der Bildungselite Neuenglands, hat Mark Twain als Autodidakt über den Journalismus zur literarischen Kunst gefunden und ist zu einem der angesehensten und international bekanntesten Autoren seiner Zeit geworden. Mit seiner humorvollen Respektlosigkeit gegenüber dem europäisch geprägten Bildungsbürgertum, der unbekümmerten Spontaneität seiner Werke und nicht zuletzt aufgrund seines liebevoll gepflegten Hangs zur Selbstinszenierung ist Mark Twain bis heute der Prototyp des amerikanischen Schriftstellers. Teil 17 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von J.D. Rockefeller, Carl Benz, Thomas Edison und Vincent van Gogh. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.